ist höchstens 1,60 und zuckersüß und fällt definitiv unter junges Gemüse. Wenn er lächelt, blitzen Zähne fast so weiß wie Papier. Ich könnte ihn pausenlos knuddeln, wenn er sich umdreht zu mir. Und er ist noch nicht mal 20, hat das schönste Gesicht. Guckt verlegen, frech und niedlich, fast gleichzeitig, man, so geht das nicht. Wenn er es so weitermacht, nehm ich ihn mit nach Hause. Dann gucken wir den Disney Club und trinken rosa Brause. Er ist wie Hittenkarussell und saure Drops. Kandierter Apfel am Teddybärenstand. Weiße Mäuse und süßer Speck, Magenbrot, ich bekomme nie genug. Kettenkarussell und saure Drops. Kandierter Apfel am Teddybärenstand. Weiße Mäuse und süßer Speck, Magenbrot, ich bekomme nie genug. Wenn man sich im Schabo trifft, sitzt er manchmal zu mir. Erzählt von seiner Arbeit und trinkt Kaktusfeigenbier. Seine tiefen braunen Augen und sein kindlicher Charme sind der Wahnsinn, und wenn er mich zur Begrüßung umarmt, muss ich mich zwar tief bücken, doch das macht mir nichts aus. Würde gern mit ihm spielen, Lego, Mau Mau oder Neuner raus. Ich weiß nicht so genau, was der Kleine an sich hat, dass er mich mit seiner Art mal eben 20 Jahre jünger macht. Er ist wie Kettenkarussell und saure Drops. Kandierter Apfel am Teddybärenstand. Weiße Mäuse und süßer Speck, Magenbrot, ich bekomme nie genug. Kettenkarussell und saure Drops. Kandierter Apfel am Teddybärenstand. Weiße Mäuse und süßer Speck, Magenbrot, ich bekomme nie genug. Kettenkarussell und saure Drops. Kandierter Apfel am Teddybärenstand. Weiße Mäuse und süßer Speck, Magenbrot, ich bekomme nie genug. Er ist wie Kettenkarussell und saure Drops. Kandierter Apfel am Teddybärenstand. Weiße Mäuse und süßer Speck, Magenbrot, ich bekomme nie genug. Kettenkarussell und saure Drops. Kandierter Apfel am Teddybärenstand. Weiße Mäuse und süßer Speck, Magenbrot, ich bekomme nie genug. Kettenkarussell und saure Drops. Kandierter Apfel am Teddybär.